Eventuell hat das neue Jahrhundert auch schon begonnen. Es ist fast Herbst. Engelhardt trägt, wie alle Orten in Deutschland, wenn er nicht nackt ist, ein langes, helles, baumwollenes Gewand und römisch anmutendes, geflochtenes, nicht aus Tierleder gefertigtes Schuhwerk. Seine Haare, beiderseits des Antlitzes offen getragen, reichen hinunter bis zum Sternum. Über den Arm trägt er einen Weidenkorb mit Äpfeln und Pamphleten darin. Engelhardt ist kein politisch interessierter Mensch. Die großen Umwälzungen, die das Deutsche Reich in diesen Monaten durchmisst, lassen ihn völlig kalt. Zu weit entfernt schon hat er sich von der Gesellschaft und ihren kapriziösen Launen und politischen Moden. Nicht erste Weltfremde, sondern die Welt ist ihm fremd geworden. Im vormittäglichen München angekommen, besucht er in Schwabing seinen Genossen Gustav Nagel. Langhaarig wandeln sie, in Leinentücher gewickelt, unter dem lauten Spott der Bürger über den spätsommerlichen Odeonsplatz. Die Feldherrnhalle, jene florentinische Parodie dort drüben, kaum eines Blickes gewürdigt, steht mahnend, ja beinahe lauernd im spektralen Münchner Sommerlicht. Ein paar kurze Jährchen noch, dann wird endlich auch Ihre Zeit gekommen sein. Eine tragende Rolle im großen Finsternistheater zu spielen. Mit dem indischen Sonnenkreuz eindrücklich beflaggt wird, als dann ein kleiner Vegetarier eine absurde schwarze Zahnbürste unter der Nase, die 3-4 Stufen zur Bühne. Ach, warten wir doch einfach ab, bis sie in äolischem Moll Düste anhebt, die Todessymphonie der Deutschen. Komödiantisch wäre es wohl anzusehen, wenn da nicht die unvorstellbare Grausamkeit folgen würde. Gebeine, Exkreta, Rauch. In Murnau, südlich der Tore Münchens gelegen, suchen Nagel und Engelhardt, es wird Abend, einen befreundeten Landwirt auf, der es sich in den vierschrötigen Kopf gesetzt hat, den ganzen lieben Sommer lang die bäuerlichen Arbeiten nackend zu verrichten. Marconi Braun steht er vor ihnen am Gatter, hutlos, vor Muskelkraft strotzend. Schon reicht er den beiden schmächtigen Studierten zum Gruß die kräftige Pranke. Servus, Benon. Obgleich bereits September zieht man sich die Gewänder aus, nimmt Platz am einfachen Holztisch vor dem Hof. Die brave Ehefrau des Bauern bringt ihrem Mann Brot, Fett und Schinken und den beiden Besuchern Äpfel und Trauben. Beim Aufdecken pendeln ihre nackten Brüste wie schwere Kürbisse über den Tisch. Lasst euch schmecken. Unser Freund legt ein paar Pamphlete hin. Man erfreut sich an der Gemeinsamkeit der Sonnenfreunde, isst von den Früchten. Im Baum über ihnen singt fröhlich ein Pirol. Sogleich spricht Engelhardt von der Kokosnuss. A Kokosnuss? Na, das kennen wir nicht. Ein heiliger Plan ist es, den Erdenball mit Kokoskolonien zu umringen. Seine fast pathologische Schüchternheit verfliegt, wenn er als Rhetor vor offenen Ohren seine Sache vertritt. Ich sehe es als meine heilige Pflicht, dereinst im Palmentempel nackend der Sonne zu huldigen. Nur hier... Er weist mit ausgestreckten Armen um sich. Geht es leider nicht. Zu lang der menschenfeindliche Winter. Zu eng die Stirnen der Philister. Zu laut die Maschinen der Fabriken. Engelhardt steigt von der Bank auf den Tisch. Lediglich die Länder unter ewiger Sonne werden überleben. Und dort nur diejenigen Menschen, die die heilsamen und segensreichen Strahlen des Zentralgestirns vom Bekleidungsstoff ungehindert über Haut und Haupt streicheln lassen. Ihr, mein Bruder und meine Schwestern, habt hier einen guten Anfang gemacht. Aber ihr müsst doch bitte euren Hof verkaufen und mir nachfolgen. Aus dem Bayernland wie Weiland Moses aus Ägypten und Schiffspassagen buchen. Zum Äquator hin. Mexiko oder gar Afrika? Nein, nein! Die Südsee muss es sein. Nur dort kann, nur dort wird ein Anfang gemacht werden. Obwohl das Blenden des Fumato seiner Ideenwelt mit großem demagogischen Können aufgetragen wird, bleibt, so scheint es, wenig hängen beim braven Bauernpaar. Zu wild winden sich die Serpentinen der engelhardtschen Fantasie. Später dann. Des Nachts im Heuschober, in dem es nach dem Staub des langen Sommers duftet, liegen Nagel und Engelhardt nebeneinander. Ich schätze die Nürnberger sehr.